downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 20. Präsentiert von Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos bekommt ihr unter www.facebook.com/basketmagazin oder www.basket.de. Ja, hallo auch von mir. Wir feuern heute aus allen Rohren. Freue mich richtig auf den Pod. All-Star Game steht vor der Tür, da werden wir natürlich ein bisschen drüber quatschen, ein bisschen unsere Predictions raushauen für die ganzen unterschiedlichen Wettbewerbe. Werden über das MVP-Race sprechen, ein bisschen, was sich so auf den Coaching-Bänken getan hat in der NBA. Anschließend besprechen wir, wer wieder heiß und nicht heiß sind. Dann geht's zu den Awards und dann werden die Dallas Mavericks adoptiert. Ganz genau. Vielen Dank für das zahlreiche Feedback auf allen Kanälen. Das war diese Woche wirklich richtig viel. Wir mussten tatsächlich eine Strichliste machen, um rauszufinden, welches Team denn am meisten bekommen hat, und die Mavs sind geworden. Ja, wie gesagt, starten wir mit dem All-Star-Game, beziehungsweise... Ja, vielleicht noch kurz dazu. Ist immer so ein bisschen doof, wenn man weiß, 6 Leute haben sich irgendwie schon für die Mavs ausgesprochen und du möchtest irgendwie Toronto hören oder so, aber Leute, wir freuen uns wirklich immer nicht nur, wenn jemand was schreibt, sondern wir nehmen das auch auf und wir besprechen ja auch vorher immer, was wir reinnehmen wollen und das versuchen stimmt. Dann auch so gut wie möglich, wenn euer Team nicht adoptiert oder euer Wunsch nicht erhört worden ist, dass wir trotzdem dann in irgendeiner Art und Weise über das Team sprechen im Pod, also bleibt trotzdem dran. So sieht's aus. Gut, jetzt fangen wir an. Verletzungen, die mit dem All-Star-Game zu tun haben, und dann rutschen wir direkt in das All-Star-Wochenende rein, was jetzt in New York bevorsteht. Ich fange vielleicht mal kurz mit den Verletzungen an, die direkten Einfluss auf das All-Star-Game haben. Das ist die Verletzung von Blake Griffin, der jetzt seit ein paar Tagen verletzt ist und wahrscheinlich 6 Wochen lang fehlen wird. Danach kommt Anthony Davis, das ist noch nicht so ganz klar, er ist böse auf die Schulter gefallen und es ist noch nicht so ganz klar, ob er am nächsten Sonntag spielen kann. Da ist noch nicht klar, es ist aber auch noch kein Nachrücker bestimmt, das ist, werden wir gleich drüber sprechen, bei Blake Griffin anders. Genau wie bei Dwayne Wade, der jetzt offiziell abgesagt hat, das fing ja auch noch so ein bisschen in der Schwebe in den letzten Wochen und auch er hat einen Nachfolger fürs All-Star-Game bekommen. Melo, haben wir beide schon gesagt, plagt sich zwar mit seinem Knie rum, aber das wird er sich nicht nehmen lassen, auf eigenem Court da zu zocken, gehen wir beide von aus. Ja, und wenn er da drauf getragen werden muss, das Spiel macht er noch mit und dann war es das für ihn für die Saison. Hoffentlich. Und um das zu komplettieren vielleicht noch, Jimmy Butler muss in die Röhre, um sich seine Schulter angucken zu lassen, und Steven Adams von den Oklahoma City Thunder wird ungefähr 3 Wochen fehlen im Playoff-Race im Westen. Ja, ich sehe das so ein bisschen unterschiedlich. Klar, ich wünsche nicht oder ich wünsche niemanden, dass er sich verletzt. Gerade bei den Stars der Liga ist das natürlich immer schön, wenn man so viele wie möglich sieht im Laufe der Saison. Aber trotzdem finde ich es ohnehin ein bisschen frech, dass 2 Spieler aus Miami nominiert worden sind für das Spiel. Sind nur 7. im Osten. Insofern, bei Bosch ist es sportlich auf jeden Fall belegbar. Wade spielt zwar auch ganz gut, aber halt nur gefühlt jedes zweite Spiel. Insofern finde ich es da ganz gut, dass jemand nachrückt. Auch wenn ich wie kaum jemand anders die Werbetrommel für Kyle Korver getrommelt habe, freue ich mich natürlich einerseits, dass er jetzt mitmacht und dass er da die Anerkennung bekommt, die er verdient. Wir hatten übrigens auch auf Instagram mal gefragt, oder du, glaube ich, hast den Post gemacht. Was meint ihr, sollte Kyle Korver Dwayne Wade ersetzen? Und da war die Meinung so ein bisschen gespalten. Ja. Und ich glaube, das liegt echt noch häufig daran, dass die Leute denken, okay, der ist kein Star, das ist kein Go-To-Guy, wenn du so willst. Wenn das Spiel auf der Linie ist, gibst du ihm nicht unbedingt den Ball oder er kann nicht im ISO-Ball irgendwas kreieren. Ich habe da halt die Meinung, dass er wie kein anderer auch ohne im Ballbesitz zu sein das Spiel beeinflusst. Und ich glaube, da sind wir einer Meinung. Deshalb freue ich mich. Andererseits, 4 All-Stars für Atlanta ist natürlich happig. Ne? Ja, also natürlich hat Atlanta das als bestes Team im Osten verdient, viele All-Stars zu haben, aber 4, wenn man es jetzt einfach mal nur drauf runterbicht, auf die Leistung oder auf das Potenzial jedes einzelnen Spielers, dann sind diese 4 nicht unbedingt besser als alle anderen auf ihrer Position in der Liga. Das Team macht Atlanta halt stark. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, wo San Antonio dran gekrankt hat, dass sie nicht so viele All-Stars bekommen hat. Ich glaube, in San Antonio wird man sich jetzt umgucken und sagen, ey Freunde, wir sind in den letzten Jahren x-mal Meister geworden, hatten nie vier All-Stars im Team. Naja, ich glaube, der andere Ersatz, den ich gerade angesprochen hatte für Blake Griffin, da haben wir uns beide ein bisschen stärker dran gestoßen, denn Damian Lillard, den wir letzte Woche noch als Heulsuse verschrien haben, nachdem er sich tierisch darüber aufgeregt hat, öffentlich, dass er nicht nominiert worden ist, ist nun für Blake Griffin nachnominiert worden. Von der Leistung her ist Damian Lillard mit Sicherheit einer der besseren Point Guards der Liga, aber ich glaube, du hast, was die Teams angeht, dazu was zu sagen. Meine Meinung ist, dass ich ihn nach dieser ganzen Scharade nicht mehr nachnominiert hätte, weil als Adam Silver oder wer da auch immer die Entscheidung trifft, wäre mir das so auf den Keks gegangen, dass sich jemand, der gerade mal ein paar Jahre in der Liga ist, da schon so beschwert öffentlich und das irgendwie so in Frage stellt, diese ganze Thematik All-Star-Game und wie da die Auswahl getroffen wird. Ich hätte gesagt, nee, weißt du was, Junge, dann nehmen wir jetzt jemand anders, das hast du dir selber zuzuschreiben. Ja, ich würde darauf vielleicht indirekt antworten wollen. Wir gehen mal rückwärts die Standings in der Western Conference durch. Auf Rang 10 Oklahoma City mit zwei All-Stars, Westbrook und Durant. Vielleicht kommentierst du einfach nachher, wer dann rausfallen würde oder wen wir dann eher drin sehen möchten. New Orleans natürlich mit Anthony Davis mit einem auf Rang 9. Auf Rang 8 Phoenix mit keinem All-Star. San Antonio mit Tim Duncan mit einem. Clippers auf Rang 6 mit zweien, mit Griffin und Paul. Dallas mit gar keinem. Portland mit zwei. Houston mit zwei. Memphis mit einem auf Rang 2. Und Golden State mit zwei. Und wenn man sich das anguckt, müsste ich sagen, da würde ich eher jemand von Golden State einen dritten geben, ganz ehrlich. Und das genauso honorieren wie im Osten Atlanta mit vieren. Aber halt sonst auf jeden Fall einen zweiten Spieler von Memphis mit Mike Conley wäre da meine Wahl. Oder, klar, sehe ich das auch ein bisschen durch die Fernbrille, aber dass Dallas als Rang 5 nur gar keinen All-Star hat nun, ist für mich eigentlich schon eine Frechheit. Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, man muss da ein bisschen den Unterschied auch machen, was belohnt werden soll. Nur persönliche Leistung, weil dann kannst du auch jemanden aus einem ganz schlechten Team nehmen oder wirklich, ob das Team gut spielt. Und eigentlich ist es ja immer so, dass das der Record des Teams auch belohnt werden muss. Insofern hätte, wenn man nur nach dem Team geht, Oklahoma City keine zwei All-Stars verdient, zumal Kevin Durant auch mehr als ein Drittel der Saison überhaupt nicht gespielt hat. Sein Kommentar dazu, wer meinen All-Star-Spot möchte, kann 1-gegen-1 gegen mich spielen, fand ich cool. Dennoch ist es, wie du gerade schon gesagt hast, für so Teams wie Golden State nicht unbedingt gerechtfertigt, denn ich denke zum Beispiel ein Draymond Green auf der Forward-Position hätte da vielleicht ein Wörtchen mitzureden, wenn Golden State auch noch einen All-Star mehr bekommen könnte. Oder, wie du schon gesagt hast, Dallas, ich würde da Monte Ellis zum Beispiel sehen, der zumindest, sagen wir mal, die ersten 30 Spiele mit einer der besten Two Guards der Liga gewesen ist. Ja, ich möchte mich da nicht so sehr aufregen. Ich verstehe natürlich, dass das ein Spiel für die Fans ist und da möchte man natürlich die großen Namen sehen. Aber ich finde es echt eine faire Lösung, wenn man sagen würde, Spieler, die ins All-Star-Team gewählt werden, müssen mindestens 70% der Spiele, der bisherigen Spiele in der laufenden Saison absolviert haben, dann hast du dann nicht so ein Problem, dass du eine Majestätsbeleidigung begehen musst und Kevin Durant rauslässt, weil meiner Ansicht nach hat er natürlich spielerisch das Potenzial dafür, aber hat im Hinblick auf die Standings da dieses Jahr nichts verloren. Ich würde da eher Russell Westbrook nehmen, das ist natürlich meine Meinung, aber ist schwierig. Ja, also wie gesagt, wenn Gewinnen belohnt werden soll, dass die Fans das All-Star-Team wählen, die Starting Five, das ist ja völlig in Ordnung. Die sind die, die die Trikots kaufen, die sind die, die den Fernseher einschalten. Das ist schon cool und wenn da auch jemand wie Kobe oder so genommen wird oder Dwayne Wade oder wer auch immer, dann hat das schon seine Richtigkeit. Aber bei den Nachnominierten dahinter, die die Coaches wählen, finde ich, könnte man wirklich drüber nachdenken, ob man sagt, schlechter als 500 geht nicht fürs All-Star-Team zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, sollen wir noch ein bisschen weiter über das All-Star-Team oder generell über das All-Star-Wochenende Weekend, sprechen? Ja, auf genau. Jeden Fall. Dann gehen wir vielleicht jetzt gerade mal die unterschiedlichen Festivitäten durch, die übers Wochenende stattfinden. Ein paar weniger wichtige Sachen lassen wir jetzt mal raus, wie diese, weiß ich nicht, Shooting-Stars-Geschichte. Das ist ja eher so pure Unterhaltung. Und dieses Mixed gibt es, glaube ich, auch noch, ne? Mit Celebrity einem Veteran. Game gibt's. Ja, das ist das. Hey, ja, genau. Shooting-Stars, ah, ja, genau. Genau, wo man dann den Half-Court-Shot treffen muss. Challenge. Challenge gibt es noch. Genau, bei der Skills Challenge können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber fangen wir vielleicht mal bei dem most intriguing Spiel eigentlich des Wochenendes meiner Ansicht nach an, nämlich der Rising Stars Challenge. Die haben das verändert. Früher war es Rookies gegen Sophomores. Sind immer nur die ersten beiden Jahrgänge sozusagen, die gegeneinander antreten, aber dieses Jahr im Format Amerika gegen den Rest der Welt. Genau. Geil. Amerika ich find's gegen witzig. Den Rest der Welt. Und ich habe hier mal die Roster. Das Weltteam ist favorisiert, würde ich mal sagen. Also wenn man sich das durchliest. Andrew Wiggins natürlich, der Greek Freak. Dante Exum, Rudy Gobert, Mirotic, Nurkic, Schröder. Kelly Olynyk natürlich auch mit Wiggins, dabei. Wiggins, ja. Das ist schon stacked, das Team, während das Team USA mit Victor Oladipo, ich möchte es nicht nochmal falsch machen, oder Mason Plumlee namhafte Spieler hat, vielleicht noch Michael Carter-Williams, aber sonst Leute, die viel in ihren Teams in der zweiten Reihe spielen, genau. Ja. Insofern da meine Prediction, wenn wir mal schnell sagen würden, der MVP des Spiels ist, Trommelwirbel, Giannis. Korrekt. Ja, sag ich auch. Giannis oder Andrew Wiggins, würde ich sagen. Da sie beide auch in der Liga im Moment heiß laufen, kann ich mir gut vorstellen. Wen hättest du im US-Team? Ja, Wiggins, stimmt. Er wird einige Dunks da auch abliefern, bestimmt. Denke ich auch. Oladipo, glaube ich. Michael Carter-Williams vielleicht. Ja. Ja. Naja, gut. Kommen wir zu den anderen Veranstaltungen. Diese Skill Challenge haben wir eben schon erwähnt. Ihr kennt sie vielleicht. Da müssen Guards so einen kleinen Parcours ablaufen, wo man Pässe durch, Ringe werfen muss, irgendwie ein Layup machen. Das ist mit recht geringer Intensität verbunden häufig. Also du merkst den Spielern an, dass sie das hinter sich bringen wollen und nicht so viel Bock drauf haben. John Wall hat schon zurückgezogen. Insofern würde ich sagen, müssen wir da jetzt auch nicht groß weiter drüber reden. Ich habe bei sowas immer das Gefühl, dass so ein bisschen wie wenn ein Künstler ein Album rausbringt, 9 Tracks hat und ein 10. muss halt noch mit als drauf Bonus. Und dann so ein bisschen als Lückenfüller machst du noch irgendwas, damit die Zeit rumgeht. Genau. Der Dunk-Contest dieses Jahr, ich muss da sofort jemand nehmen, weil das Teil meiner Wette ist für euch, die ein bisschen später zu uns gestoßen sind, zu unserem Podcast. In den ersten Podcasts, die wir gemacht haben vor der Saison, haben wir zu jedem Team in der Season Preview oder in der Preview der Division immer noch eine Wette dem anderen angeboten. Wenn der die angenommen hat, dann geht's als dann um ein Altbier. Wir werden das, glaube ich, wahrscheinlich nächste Woche, würde ich mal einfach jetzt ins Blaue sagen, nochmal ein bisschen recappen. Da komme ich echt schlecht bei weg. Das wird ziemlich peinlich teilweise. Meine Wette für die Minnesota Timberwolves war aber, dass Zach LaVine eingeladen wird und den Dunk-Contest gewinnt. Deshalb muss ich jetzt auch hier sagen, Zach LaVine wird es machen. Ja, deswegen kann ich nicht sagen, dass Zach LaVine es machen wird, weil ich dagegen gewettet habe. Ich sag, Giannis holt sich den zweiten Titel. Boah, wird er mit Titeln zugeschüttet. Geil. Zum heimlichen Favorit unseres Wochenendes, dem Three-Point-Shootout. Stacked. Ja, krass. Wen nimmst du da? Von der Field-Goal-Percentage halt Korver, aber ich glaube, wenn nach den ersten 3-4 Steph Curry heiß gelaufen ist, dann gibt's kein Halten mehr. Häufig geht's auch nach dem Release, weil es ist gar nicht so leicht, so viele Würfe innerhalb von, glaube ich, 60 Sekunden halt loszuwerden. Dirk Nowitzki hat den zwar einmal gewonnen, aber er hat jetzt nicht unbedingt den schnellsten Release, bis er da ganz oben angelangt ist. Da gehe ich normalerweise nach, aber dieses Jahr, alle Jungs haben so einen schnellen Release. JJ Redick, Kyle Korver und Kyrie, natürlich alle, zack, der Ball ist raus. Überleg mal, wer dabei ist. Und ich glaube, da werden manche noch 5 Sekunden schön Zeit haben, den letzten Moneyball gerade zu versenken, weil die so schnell schon fertig sind mit den Racks. Ich sag Kyle Korver. Aber genau das ist das, was mir auf den Keks geht beim Slam Dunk Contest. Beim Dreier-Contest haben die besten Dreierschützen, Distanzschützen der Liga gesagt, wir wollen gegeneinander antreten, wir wollen wissen, wer der McDaddy von uns ist. Beim Slam Dunk Contest traut sich wieder LeBron nicht, traut sich wieder DeAndre Jordan und wer auch immer. Da laufen dann Zach LaVine und Mason Plumlee auf. Also sogar der Beard macht mit. Der bräuchte eigentlich gar jeder, nicht. Jeder, der schmeißen kann. Selbst so Bellinelli, der nicht so den sexiesten Namen vielleicht hat in der Runde. Verteidigt seinen Titel. Dark Horse, ja. Ja. Aber gut, ja, da freue ich mich richtig drauf. Matthews. Das werde ich mir auf jeden Fall, denke ich, auch live reinziehen. Die letzte Geschichte, die wir besprechen, das All-Star-Game. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir auch ein Gewinnspiel am Start haben. Da könnt ihr gerne noch teilnehmen, bis der Ball in die Höhe geworfen wird und das Spiel beginnt. Mhm. Könnt ihr uns sagen, wer All-Star-Game-MVP wird? Und unter denjenigen, die das richtig getippt haben, verlosen wir dann einen Gewinn, der nächste Woche bekannt gegeben wird. Jupp. Also meldet euch bei Instagram an, wenn ihr da noch nicht seid, oder schreibt über Facebook oder kommentiert irgendeinen Post, einfach den Hashtag FDMVP, also FDMVP benutzen. Aber wir können ja schon mal unsere Tipps on air hauen. Ja? Wen hast du denn auf dem Zettel? Das ist schwierig. Das ist geht natürlich auch immer, wer so ein bisschen die meisten Spielanteile bekommt, die meisten Highlights. Wer überhaupt mal laufen kann bei den ganzen Verletzten. Ich kann mir vorstellen, dass es James Harden wird. Hm. Ja. Ich habe natürlich Homecourt Advantage Melo auf Anthony dem Programm. Anthony Davis könnte auch. Aber so ein bisschen tendiere ich im Moment zu Kevin Durant, weil ich glaube, Kevin Durant hat den größten Hals in der ganzen Runde. Und der jetzt mit seinem Kommentar, ihr könnt eins gegen mich antreten, wenn ihr mal einen Spot haben wollt. Ich kann mir vorstellen, dass Durant richtig ausflippt. Große Bühne, oder so ein, da kriege ich aber die Krise. Stell dir vor, so ein Damian Lillard nimmt sich so 15 Würfe in so einem Spiel, weil er jetzt zeigen will, dass er da reingehört in die Runde. Naja, nee, ich glaube, Durant oder Melo machen es. Interessant wird, das hast du ja nochmal gesagt, ob Steve Kerr tatsächlich, Steve Kerr übrigens für euch, coacht die Westauswahl, ob der tatsächlich die Balls hat, nicht James Harden starten zu lassen, sondern Klay Thompson und damit die Splash Brothers. Ich fände es fies. Ich fände es auch fies, keine Frage, aber. Ich fände es auch fies, aber wenn ich gegen die in den Playoffs spiele, dann gebe ich doch lieber meinem Jungen den All-Star-Spot als dem Typen, der gesagt hat, so stark ist Golden State eigentlich gar nicht. Naja, kommen wir damit dann eigentlich auch schon überleiten zu etwas, was wir auch nochmal besprechen wollten. Das ist nämlich die Frage, wer möglicherweise MVP der regulären Saison wird. Klar, es ist jetzt über die Hälfte gespielt der Saison, also kann man jetzt eigentlich schon mal anfangen, mal darüber zu sprechen. Manche von euch haben nicht so viel Bock vielleicht auf die Awards, aber ich finde es schon ganz gut als Gradmesser, wo auch verschiedene Spieler in der Anerkennung und im Respekt so nicht nur in der Liga, sondern auch bei den Journalisten stehen, mal ein bisschen in den Wald zu horchen. Und da kommt ein Name jetzt immer mehr auf und das ist Anthony Davis. Meinst du, er hat einen berechtigten Shot tatsächlich auch? Also, wenn ich da was zu sagen hätte, auf jeden Fall. Der dominanteste Big Man der Liga aktuell muss einen Shot auf den MVP haben, meiner Meinung nach. Auch wenn er in einem Team spielt, was jetzt vielleicht so gerade noch in die Playoff rutscht, das steht ja nicht so ganz fest. Aber Anthony Davis hat... Ich kann mich noch, als wir haben ja auch unsere Fantasy-Liga an die ersten 20 Spiele erinnern, alleine was er da aufgelegt hat, das war ja nicht von dieser Welt. Diese ganzen 40, 15 Spiele. Und er macht ja im Moment so weiter. Jetzt der Game-Winner gerade gegen OKC, ein Double-Pump, Dreier genommen. Das ist schon Superstar-Status. Natürlich glaube ich tatsächlich, dass James Harden, und das hat er jetzt auch in den letzten Tagen wieder unter Beweis gestellt, immer noch so ein bisschen die Nase vorn hat. Steph Curry ist mit Sicherheit auch zu nennen. LeBron, je nachdem, wie die Cavs weitermachen, kommt da mit Sicherheit auch in die Diskussion, aber Anthony Davis durchaus, warum nicht? Ja, ich glaube, ich sag jetzt einfach mal, wenn Anthony Davis es schaffen sollte, seinen Teams, die Pelicans, in die Playoffs zu hieven und sich damit durchzusetzen gegen Phoenix und OKC, kommt er mindestens unter die Top 3. Letztes Jahr haben wir das gesehen mit Blake Griffin, der, glaube ich, Dritter geworden ist im Voting, hinter KD und dann LeBron, und auch ordentlich Stimmen bekommen hat. Und das war so ein bisschen diese Breakout-Saison, auch ein bisschen Zeigefinger heben, dass er unter den Top 5 oder Top 8 Spielern der Liga auf jeden Fall ist. Und ich glaube, dass das dieses Jahr mit Anthony Davis genauso laufen könnte. Aber James Harden hat natürlich auch den Vorteil, dass Dwight Howard jetzt lange verletzt ist und wenn er das Team unter die Top 3 im Westen trägt, Homecourt. Deshalb sagte ich Top 3, weil ich ehrlich gesagt hoffe, dass, wenn es denn so weitergeht, dass dann auch James Harden die Trophäe abräumt. Golden State ist einfach so tief und Houston ist einfach nur ein bärtiger Mann. Momentan. Und das stimmt. Das hat er auch diese Woche oder gestern wieder bewiesen mit einem 40-Punkte-Spiel. Ohne Dwight Howard die letzten 10 Spiele, 7-3. Das ist wirklich super. Insofern, Stand jetzt würde ich, wenn ich eine Stimme hätte, sie auf jeden Fall dem Bart, dem Bärtigen geben. Kommen wir zu einem Thema, das uns häufiger bewegt. Wir wollen hier nicht böse sein, was ein Team betrifft, aber wir müssen mal wieder über die Sacramento Kings sprechen. Sie machen es einem aber auch so einfach. Ja. George Karl ist vielleicht bald neuer Coach bei dem Team. Ja, ist ein bisschen komisch, weil sie momentan einen Trainer haben in Tyron Corbin und sie anscheinend nicht gewillt sind, irgendwie sich zu äußern, wie jetzt die Zukunft des Teams aussieht. Finde ich ein bisschen unfair auch Tyron Corbin gegenüber, so wenig befähigt er vielleicht auch gerade ist. Aber professionell ist das nicht unbedingt und das haben auch einige Spieler schon angemerkt, dass sie jetzt nicht so Bock haben auf dieses Hickhack und dass sie endlich wollen oder wissen wollen, was Sache ist, wohin die Franchise führt. Und das Ganze hat eigentlich angefangen mit dem Feuern des Coach Malone. Und jetzt ist das die Franchise im Chaos so ein bisschen, ne? Ja, total. Aber die Unprofessionalität, man sagt ja immer, der Fisch stinkt am Kopf, aber die kommt auch nicht nur aus dem Front Office. Wie Boogie sich in den letzten Tagen aufgeführt hat, ist jetzt nicht unbedingt ein Paradebeispiel für einen Musterprofi. Ja. Andauernd beleidigt, andauernd irgendwelche Kommentare interner zur Presse und so weiter und so fort. Das machst du als Franchise-Player nicht. Egal, wie jung er noch ist, wenn du eine Franchise in den nächsten Jahren führen sollst und ganz klar ist, dass der Plan mit Boogie, dann verhältst du dich nicht wie ein kleines Kind, wie er es in den letzten Tagen getan hat. Es wird ihm vom Front Office nicht einfach gemacht, ruhig zu bleiben. Natürlich nicht, weil in gewisser Weise hat er ja schon recht, dass er jetzt sagt, ja, ob George Karl oder nicht, Leute, ich will einfach mal haben, dass einer länger als 4 Wochen bleibt, so ungefähr, dass wir hier was aufbauen können. Aber du kannst nicht öffentlich gegen das Front Office schießen. Wenn sowieso schon Unruhe im Verein ist, das ist so wie der FC Hollywood Bayern München in seinen besten Zeiten, wo einfach jeder Spieler mit der Bild-Zeitung quatscht, das geht halt nicht. Nach dem Feuern des Coaches haben sie 26 der letzten 35 Partien verloren. Und klar ist das auch mal verständlich, dass dann Spieler frustriert sind und das auch mal hier und da zeigen. Ich meine, wir können uns das schlecht vorstellen, dass unmittelbar nach dem Spiel direkt 30 Mikrofone unter die Nase gehalten werden. Du bist kaum aus der Dusche, stehst an deinem Locker und schon behaken dich alle möglichen Journalisten mit irgendwelchen Fragen, die sie jeden Tag stellen und die recht unglaubwürdig sind. Die wissen ja auch, wie sie kitzeln können. Genau, ne? Aber trotzdem, da geht es dann daran, professionell zu bleiben und sich zusammenzureißen. Und das war eben, wir beziehen uns hier auf ein kurzes Interview, das er gegeben hat, nachdem er den Game-Winner, Buzzer-Beater gewonnen hat, gegen Phoenix, glaube ich, war es. Und da ist er dann einfach aus der Kabine gerannt und hat irgendwie was gefaselt von wegen, ja, es ist Gottes Plan und keep on struggling oder irgendwie. Gut, ich weiß nicht genau, ob es passt. George Karl ist dafür bekannt, dass er so ein bisschen ein harter Hund ist, was Leute betrifft, die ihren eigenen Kopf haben. Wie wir wissen, ist das bei Boogie Cousins der Fall. Insofern bin ich da nicht ganz überzeugt, dass das ein guter Fit ist, aber wird man sehen müssen. Ich meine, die Kings werden bald befinden sich im Rebuild, werden dann vielleicht angreifen, nächstes Jahr nochmal einen Shooting Guard draften, denke ich, das sollten sie tun. Mit Sicherheit. Naja. Teams, die heiß sind, sind die Cavs vor allem. Oh ja. 9-1 die letzten 10, haben aber vielleicht trotzdem oder immer noch ein bisschen Querelen. LeBron hat getweetet gegen oder an Kevin Love. Ich lese es euch mal vor. Er hat gesagt: Stop trying to find a way to fit out, just fit in, be part of something special. Heißt ja so ein bisschen, mach jetzt nicht irgendwie ein großes Ding daraus, mach einfach oder sei einfach Teil des Teams und integriere dich, oder nicht? Ja, genau. Er hat es ja danach auch schon wieder ein bisschen negiert und sagt, was die Presse alles daraus gemacht hat. LeBron weiß doch ganz genau, was daraus gemacht wird, wenn er sowas tweetet. Vor allem, weil dieses Fit Out, also nicht zum Team passen, seinen eigenen Kopf haben, das war ein Statement von Kevin Love vor der Saison. Und LeBron ist nicht blöd, er weiß ganz genau, was passiert, wenn er sowas tweetet. Ich glaube auch, dass das eine Nachricht theoretisch an Kevin Love direkt war oder adressiert war an Kevin Love. Aber das ist für Kevin Love auch schwierig. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, den wir schon einige Male erwähnt haben. Chris Bosh hat es vor der Saison gesagt. Chris Bosh hat gesagt, Kevin Love wird sich noch umgucken, wie das ist, mit LeBron zu spielen. Und das stimmt mich so ein bisschen, oder ich bin mir nicht sicher, ob Kevin Love wirklich mit LeBron zusammen Zukunft hat. Ich hatte es gerade schon mal in unserer Vorbesprechung gesagt. leistest du dir und als nichts anderes nutzen sie ihn quasi im Moment, jemanden, der draußen hinter der Dreierlinie steht, für 25 Millionen im Jahr, wenn du tatsächlich schon mit Kyrie Irving und mit LeBron James zwei Leute hast, die besser als alle anderen zum Korb ziehen können. LeBron postet gerne auf, das macht Kevin Love, wenn man es mal vergleicht mit Minnesota-Zeiten, kaum mehr. Kevin Love steht irgendwo draußen, kriegt den Ball, catch and shoot, bumm. Dafür ist er zu teuer, um das zu machen. Das kann auch, können auch andere Spieler zu geringeren oder in einer geringeren Preisklasse. Ja, und Kevin Love möchte natürlich diesen Superstar-Status haben. Er wollte in die Playoffs, er wollte in einen großen Markt und überall, wo LeBron ist, ist ein großer Markt. Und diese Rolle auch auskosten, sage ich mal, beziehungsweise da hängen ja dann mit Sicherheit auch noch ein paar andere Deals dran an seiner Rolle. Und wenn er jetzt so ein bisschen als das fünfte Rad am Wagen gehandelt wird und der Teamchef LeBron oder auch GM von Cleveland LeBron ihm sagt, naja, sieh mal zu, dass du dich ein bisschen unterordnest, dann werden wir hier schon was Tolles auf die Beine stellen. Das ist für jemand mit dem Status von Kevin Love sicher nicht einfach runterzuschlucken, denke ich. Ich glaube, wichtig ist jetzt erstmal, dass ein bisschen Ruhe in die Franchise reinkommt und dass sie sich etablieren unter den ersten vier Teams des Ostens und einfach gucken, welches Matchup sie bekommen in den Playoffs und dann sollte man irgendwie wirklich von Spiel zu Spiel gucken. Denn es gibt ein Team, das direkt hinter Cleveland auch einen guten Rekord in den letzten 10 Spielen hat und den auf den Fersen ist. Das sind die Milwaukee Bucks. Es geht ja nicht nur darum, dass Cleveland den Anschluss findet zu Washington und Chicago. Das haben sie jetzt eigentlich gemacht. Toronto wäre auch noch zu nennen in dieser Kombination der Teams ab dem zweiten Platz. Aber Toronto hat durchaus auch einen guten Rekord in den letzten Spielen hingelegt. Aber sobald Cleveland zweimal patzt, sind die Milwaukee Bucks da vom Rekord her. Ja, und interessant bei all den Verletzungen, die sie zu verzeichnen hatten dieses Jahr, dass sie dann trotzdem so konstant weiterhin gut spielen. Es liegt natürlich einerseits an der Entwicklung von den jungen Spielern wie Brandon Knight oder dem Greek Freak. Aber dann tatsächlich auch, dass sich auszeichnet, dass das Team recht tief ist, dass das Team einige Veteranen hat, die sie einsetzen können. OJ Mayo zum Beispiel, Jared Dudley. Das sind oder ist ein Punkt, den ich sogar zu Beginn der Saison ein bisschen kritisiert hatte. Ich hatte da gesagt, ja, das Team ist so ein bisschen im Nichts. Die haben einige Leute, die nicht in den Rebuild passen. Ja, Rebuild my ass sozusagen, haben den Mittelfinger mir gezeigt und gesagt, ey, wir spielen um die Playoffs mit und wer hätte es gedacht, visieren sogar an, vielleicht Cleveland reinzuholen. Ein weiteres Team, das sich gefangen hat, du hast es eben erwähnt, ist Toronto. Haben doch auf den dritten Platz auf Chicago ein bisschen Platz. Ist deshalb auch durchaus zu nennen bei den Teams, die heiß sind. Haben nämlich 8 der letzten 10 Spiele gewonnen. Ich weiß nicht, ist auch ein Team, das häufig in Trade-Gerüchten jetzt vorkommt, weil sie ein paar Spieler mit auslaufenden Verträgen haben. Sie haben eine recht tiefe Bank mit vielen Rollenspielern, wo du vielleicht auch ein oder zwei abgeben könntest, um einen größeren Spieler zu holen. Das ist ein Luxus, den Dallas zum Beispiel nicht hatte, als sie jetzt den Rondo-Trade gemacht haben. Und demnach sieht man, wenn man sich die Bank anschaut, das Ergebnis. Das könnten sie sich also wohl erlauben. Und gut, über Trades und mögliche Trades reden wir ja gleich noch ein bisschen. Ja, nur ganz schnell vielleicht, die Grizzlies und die Spurs sind wie gewohnt heiß. Die Grizzlies haben bewiesen, dass sie in den Playoffs auf jeden Fall tatsächlich ein Grizzly sein werden, weil sie gegen Atlanta und Golden State gewonnen haben. Und Nilpferd, wie wir letzte Woche gesagt haben. Genau, richtig. Kommen wir zu Teams, die weniger heiß sind. Ich glaube, das können wir auch recht schnell abhandeln. Die Nets mit 3-7. Ich muss sagen, ich gucke mir häufig eher nur Condensed Games an, weil ein ganzes Spiel zu gucken ist so dickflüssig. Es lässt sich echt schwer angucken. Gerade Brooklyn. Sie spielen super langsam, sehr so ein Old-Man-Game. Haben einige große Namen natürlich, aber finde ich jetzt nicht so, ist nicht unbedingt was fürs Auge. Die Lakers sind 1-9 insgesamt und weshalb wissen wir, dass Tanking da ist und ich sag jetzt auch einfach mal, die Lakers vielleicht das schlechteste Team der Liga sein werden am Ende der Saison. Wenn du dir die Starting Five der Lakers anguckst, die die letzten 2-3 Spiele rausgerollt haben, ich lese sie dir gerne mal vor und du sagst mir, wer von diesen Jungs in 2 Jahren noch in der Liga sein wird. Ich kann dir sogar sagen, wen ich davor vorher nicht kannte, ehrlich gesagt. Point Guard Jordan Clarkson. Noch nie von gehört vorher. Shooting Guard Wayne Ellington. Ja. Small Forward Ryan Kelly, Power Forward, ich glaube, er heißt Tariq Black, von Houston gewaved. Und der Center, Robert Sacre, das wütende Feiertier von der Bank. Ja. Und ich meine, du bringst halt Boozer, Showtime Lakers at its best. Ed Davis bringst du halt alle von der Bank. Ja, und ich glaube, es ist eiskalt. Du wartest, bis das Spiel verloren ist. Dann bringst du ein paar Jungen rein. Ich meine, du hast Nick Young, Lin, Boozer, Ed Davis. Das sind Spieler, die okay sind. Das sind NBA-Spieler. Und hier sind, ist maximal ein NBA-Spieler dabei. Ja, voll. Aber die Lakers haben halt echt das Problem, dass die Bälle der Lottery die Kugeln richtig fallen müssen. Denn ja, wenn die Lakers, und deswegen versuchen sie, das schlechteste Team zu werden, damit sie sicher unter den Top 4 sind. Denn wenn sie ab Platz 5 draften dürfen, winkt Phoenix von hinten und sagt, unser Pick, Leute. Könnt ihr euch noch an den Steve Nash Trade erinnern? Bitteschön. Und das wäre für den Rebuild der Lakers eine absolute Katastrophe. Den Pick, den sie dieses Jahr hatten, Julius Randle, fällt monatelang noch aus. Und wenn sie dann den nächsten, weil ihr Rekord um 3-4 Spiele zu gut war, an Phoenix abgeben müssen, dann gute Nacht. Ja, und da sieht man, dass gute Arbeit geleistet worden ist bei manchen Teams im Front Office. Du hast es auch bei Atlanta, die dieses Jahr Swap Rights haben mit Brooklyn. Wenn also Brooklyn es nicht in die Playoffs schaffen sollte und Atlanta Erster wird, kann es also sein, dass Atlanta eine gute Chance hat, einen hohen Lottery-Pick zu gewinnen und einfach irgendwie den 30. Pick abzugeben oder sowas. Also wenn es bei den Knicks in New York also scheiße läuft, dann läuft es bei Brooklyn richtig scheiße, muss man einfach so sagen. Wenn du nicht in die Playoffs kommst, hast du keinen Pick. Wenn du in die Playoffs kommst, wirst du in der ersten Runde auseinandergebaut. Damit sind wir auch jetzt schon bei den Trades. Es gibt zwei Trades, die von Minnesota getätigt worden sind. Ja. Einer, der, ich würde sagen, Sinn für beide Teams macht, und der andere, über den wir uns so ein bisschen die Haare raufen. Vielleicht könnt ihr uns den auch nochmal erklären, liebe Minnesota-Fans. Der erste ist der sinnvollere. Minnesota tradet Mo Williams nach Charlotte für Gary Neal und einen Second Rounder. Ich glaube, für beide Teams in Ordnung. Total. Minnesota braucht Mo Williams nicht unbedingt, und für Charlotte ist das gerade jetzt mit dem noch länger dauernden Ausfall von Kemba Walker eigentlich eine willkommene Gelegenheit, weiter um die Playoffs mitzuspielen und sich dort ein bisschen abzusetzen. Ich denke, das ist für uns beide verständlich, oder? Ja, denke ich auch. Der, wie gesagt, das, was so ein bisschen die Augenbrauen hochgehen lässt, ist eher der zweite, den Minnesota gemacht hat. Mit Atlanta, Adrian Payne von Atlanta gegen einen First-Rounder, der, und wir haben es gerade nochmal nachgeguckt, über die nächsten Jahre ab 2017 bis Platz 14 protected ist. Aber dennoch, Adrian Payne hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel als das erste Asset, was ich mir für ein Rebuild hole. Wenn du Ricky Rubio hast, freust du dich natürlich immer über jegliche Athletik, die irgendwie einen Ball per Druckkorbleger im Korb versenken kann. Das wird bei Adrian Payne der Fall sein, hat aber nur 3 Spiele gemacht bisher. Ich glaube, man muss immer warten, bis man Spielern Bast auf die Stirn schreibt, bis 1-2 Jahre ins Land gegangen sind. Die Spieler müssen ein bisschen Zeit und Raum haben, sich zu entwickeln. Aber das schaut auf den ersten Blick wie ein Overpay aus. Ich würde gern mit dir, da die Trade-Deadline am 19. Februar immer näher rückt, ein kleines Spielchen machen, Trade Predictions. Ich sag dir einen Spieler und seine neue Stadt und du sagst nur ja oder nein. Ah, okay. Aber gerne natürlich auch noch einen Satz dran. Fangen wir an, Ray Allen, Cleveland. Ja, also ich glaube, wenn Ray Allen nochmal sich die Schuhe schnürt, und er hat wohl bekannt gegeben, dass das nach dem All-Star-Game der Fall sein wird, dass er bekannt gibt, wo das möglicherweise ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das auch Cleveland ist, weil er bekannterweise mit LeBron Friends ist. Er würde das ohnehin nur nochmal machen, um möglichst einen Ring zu gewinnen, nicht um das Geld deswegen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das passt. Kevin Martin, Portland. Würde mich freuen, wäre für Portland aber meiner Ansicht nach nur Plan B. Optimal wäre, wenn du Aaron Aflalo bekommen könntest, weil dann hast du natürlich noch die Defense mit dabei, die bei Kevin Martin noch nie wirklich im Vordergrund stand. Wir haben aber letzte Woche mal darüber gesprochen, oder ich glaube, ich habe es mal in den Raum geworfen, dass ich glaube, dass das ein super Fit wäre, auch von der Culture, wie man so schön sagt, weil Kevin Martin ein Spieler ist, der sich gut einfügt. Ich habe heute Berichte gelesen, dass es auch sein kann, dass Minnesota ihn nicht tradet, was wohl auch so Testament für den Charakter von Kevin Martin ist, dass die Franchise sagt, dass sie ihn so mag. Ja, vielleicht gibt es aber auch nicht die Angebote, die gut genug sind, also wird man sehen. Brook Lopez, Oklahoma City Thunder. Ich sag no, Aber wäre natürlich interessant. Also ich habe in Großbuchstaben mir aufgeschrieben, hier bei meinen Notizen, wieso tradet nicht Oklahoma City für Aaron Aflalo? Weil ich denke, dass sie tatsächlich All-In gehen müssen. Weil sonst laufen sie Gefahr, dass KD oder vielleicht sogar beide Spieler, auch Russell Westbrook, sobald ihre Verträge auslaufen, weg sind. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich kann mir aber vorstellen, dass durch die länger oder die ein paar Wochen Verletzung von Steven Adams jetzt erstmal noch ein Big Man mit auf dem Zettel steht, weil mit Kendrick Perkins wirst du auch keinen Blumentopf gewinnen. Mitch McGarry. Ja, gut. Held meines Fantasy-Teams hoffentlich für 700.000 Euro gekauft. Dann nehme ich eher die Füße von Brook Lopez. Na gut, ja. Ja, müsste man schauen, was man abgibt, ob man dann direkt auch schon sagt, ja gut, hier, dann habt ihr Reggie Jackson. Das wäre dann sicherlich attraktiv für Brooklyn, wenngleich die natürlich im Frontcourt dann immer noch Joe Johnson, Darren Williams und Jared Jack haben und dann will eigentlich niemand, alle drei sind untradable so ein bisschen. Insofern müsste man schauen, was man abgeben muss. Brooklyn will wohl einen First-Runner haben. Ob das der Geizhals aus Oklahoma City macht, weiß ich nicht. Lance, zurück nach Indiana. Der 8th Grader hat gestern oder vorgestern 20 Minuten gespielt und nur einen einzigen Schuss genommen. Und ich frage mich, was mit dem los ist. Ich glaube, der hat vielleicht sogar gar keinen Bock mehr oder sagt, ja, Jungs, hier, das ihr sagt, ich werfe zu viel, dann werfe ich gar nicht. Meiner Meinung nach ist es das. Die haben ihn wochenlang und monatelang versteckt, haben die Trommel gerührt, die Werbetrommel für einen Trade mit Lance Stephenson. Wie die Hölle, haben jedes Team der Liga angerufen. Keiner war dazu bereit, irgendwas Großes abzugeben. Und jetzt sagt er, Jungs, wisst ihr was? So nicht. Kann ich mir wirklich vorstellen. Wilson Chandler zu den LA Clippers. Das wäre super, aber ich wüsste nicht, was, das genau das, was die Clippers abgeben brauchen können. Die haben soweit, also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie haben kaum Picks die nächsten Jahre und sie haben null Assets, die sie abgeben können. Sie haben sogar Reggie Bullock, der so in Anführungsstrichen Asset war, haben sie abgegeben an Phoenix, glaube ich. Insofern, sie haben niemanden, den irgendein Team haben möchte. Für Denver ein paar expiring contracts. Der nächstjährige First-Round-Pick gehört Boston. Das war der Deal für Doc Rivers. Ja. Auch ihre Second-Rounders nächstes Jahr gehören Boston, anderen Teams. 2016 haben sie ihren eigenen First-Rounder. 2017 ist der First-Rounder auch weg. Wäre natürlich hart, wenn du den jetzt auch noch tradest, dann hast du die nächsten 3 Jahre keinen First-Rounder. Ne? Also ich sage eher nein. Amari in Klammern nach Buyout nach Dallas. Oh nein. Es wird passieren, du weißt es, wird passieren. Oh nein, das wäre echt. Du weißt, es wird passieren, das wäre eine absolute Katastrophe. Und das Schlimme ist, es wäre sogar ein Upgrade jetzt. Es wäre jetzt ein Upgrade, da kommen wir später nochmal drauf, aber es wird passieren, es wird passieren. Ich weiß nicht. Und dann verletzt er sich wieder und guck mal auf mein Handy. Spielt nur 5 Minuten. Amari und die Knicks sprechen über den Buyout. Ja, du hast gerade eine Push-Nachricht bekommen. Es wird wahrscheinlich passieren, dass er aus seinem Vertrag ausgekauft wird. Ja. Die Frage ist dann eben, wo er hingeht. Entweder geht er zu den Clippers oder zu Dallas, da würde ich mich festlegen. Auch. Und ich sehe eher Dallas. Oh Gott. Ja, für ihn macht das Sinn, kriegt Spielzeit, 20 Minuten oder so, aber ich bin sogar noch derjenige gewesen, der immer zu dir sagt, hey, guck doch mal auf die Statline, der Stat bringt noch ein bisschen was, spielt 20 Minuten, 14 und 7 hat er drauf, aber du sagst immer, Junge, guck dir die Knicks-Spiele mal an, der verliert doppelt so viele Punkte hinten in der Defense. Das, was er vorne macht, ist so wie so ein Lehrer, der was an die Tafel schreibt und mit dem Arm alles wieder wegwischt, was er gerade aufgeschrieben hat, das macht Amari in der Defense, aber was ich Amari zugutehalten muss, auch über die ganzen Jahre. Wir haben gerade bei Boogie gesagt, er verhält sich nicht wie ein Musterprofi. Amari ist, was Einsatz angeht, was immer wieder kommen nach einer Verletzung angeht, sich immer wieder rankämpfen, da ist er ein absoluter Musterprofi. Dass er nun mal Knie aus Knete hat, da kann er auch nichts für. Und er kann auch nichts dafür, dass wir ihm so viel Geld gegeben haben. Aber ich glaube, er möchte noch einmal Playoffs spielen und dieses Jahr wird es in New York nichts und nächstes Jahr wäre er in New York wahrscheinlich nicht mehr dabei. Also, naja. Das ist auch eine Sache, die mich ehrlich gesagt stört. Man sagt ja schon immer auch, wahrscheinlich auch mit zu Recht, in New York sitzen die Fans mit vermeintlich dem höchsten Basketballverstand oder zumindest im Madison Square Garden. Ich habe bei Instagram oder sowas halt auch Mary im Feed Und du glaubst nicht, wie viele Trolle sich da befinden irgendwie in den Kommentaren, so von wegen get your fat ass up and play, you just get the cash oder sowas. So. Und ich meine, das ist die Franchise, der hat sich den Arsch komplett aufgerissen, bevor Melo halt da war, hat eine Wahnsinnssaison gespielt. Vorher 6 Jahre keine Playoffs. Auch halt in der ersten Saison mit Melo, hat sich den Dreier antrainiert, hat sich ein bisschen gewandelt und so, ist immer dabei gewesen. Und ich finde es halt ein bisschen schade einfach und respektlos auch so einem verdienten Spieler gegenüber, einfach das nur wieder aufs Geld zu schieben. War limitiert, vor allem halt körperlich, das war allen vorher bekannt. Und ja. Jetzt muss die Franchise das halt ausbaden. Ich fand's cool, was Melo dazu gesagt hat gestern. Er wurde gefragt, was hältst du davon, von dem Buyout und so weiter und so fort. Er sagte, ja, ich würde mich für Amari freuen, aber ich fänd's auch cool, wenn wir das Ding hier zusammen zu Ende bringen würden. Gucken wir mal. Ja, das ist es eigentlich, glaube ich. Ja, kommen wir zu den Awards, oder? Genau. Ja, kommen wir zu den Awards. Moment, ich schmeiße unsere Fanfare an für den Freak of the Week. So. Ich vermute jetzt einfach mal, wir haben uns nicht ausgetauscht vorher. Soll ich einfach 3 runterzählen und dann sagen wir unseren gleichzeitig und gucken, ob es derselbe Name ist? 3, 2, 1, Russell Westbrook. Jo. Na gut, haben wir doch denselben. Aber ich habe noch 2 Spieler tatsächlich, die ich trotzdem noch erwähnen möchte. Das ist zum einen Giannis Antetokounmpo, der eine ziemlich gute Woche gespielt hat. Und das ist Pau Gasol, der 3 Spiele in Folge 20 Punkte, 15 Rebounds aufgelegt hat, was in dieser Saison noch keinem vor ihm gelungen ist. Auch solchen Leuten wie Anthony Davis nicht. Wahrscheinlich hat es immer nur an einem Rebound gelegen bei Anthony Davis, aber wie auch immer. Ich glaube, das sollte man auch noch honorieren, dass die beiden auch einen guten Ball gespielt haben in den letzten Tagen. Westbrook mit 34 Punkten, ja, 9 Rebounds, 9 Assists, 2,5 Steals in 4 Spielen. Ich lese euch die Zahlen jetzt nicht nochmal alle vor. Hat 2x über 45 Punkte aufgelegt. 2x gegen New Orleans. Und seine Usage Rate, also wie viel Spielzüge oder Ballbesitze er quasi verwertet und benutzt bei den Oklahoma City Thunder, ist tatsächlich auf einem historischen Hoch. Die liegt bei 37,6. Wenn er das durchziehen würde, wäre das die 4. Usage Rate ever. Aller cool. Zeiten. Und das dann so effektiv ist natürlich immer eine Frage, weil er sich sehr viele wilde Schüsse nimmt, auch recht häufig den Ball wegwirft. Und manche werden jetzt den Zeigefinger heben und sagen, hey, ihr seid ja immer danach, effizient zu sein und wenig Turnovers zu haben. Das stimmt, aber Russell Westbrook ist einfach so eine Naturgewalt und manchmal so dominant, dass er mit seinem puren Willen und dem Talent halt Spiele gewinnt. Ja, und zu den beiden 40-Punkte-Spielen, da kamen auch noch jeweils immer über 6 Rebounds und einmal 6 und einmal 11 Assists dazu. Ja. Ja, bei mir ist es genauso. Russell Westbrook, wie gesagt, Giannis und Pau Gasol. James Harden könnte man natürlich auch erwähnen, ne? 42-Punkte-Spieler, aber den haben wir als MVP eigentlich schon angepriesen. Passt auf, ich weiß, jeder von euch hat irgendwie Lieblingsspieler und sein Lieblingsteam. Ihr müsst euch davor schützen, dass ihr vielleicht irgendwann Fan des Greek Freaks werdet. Schützt euren Fandom, weil es ist so krass, wie schnell er sich entwickelt. Er ist Eastern Conference Player of the Week geworden, tatsächlich auch. Westbrook im Westen, er im Osten. Mit 19,5 Punkten pro Spiel, 11 Rebounds, 1,75 Blocks und 63% aus dem Feld. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Bestimmt, und jeder, der die NBA verfolgt, kennt das Phänomen eigentlich. Gebt mal einfach Giannis Antetokounmpo Hands, seine Hände ein. Sorry. Guckt euch die Google-Bilder an, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Mutant. Ja. Gut, kommen wir zu dem Stinker der Woche. Der nicht lädt. Oh Gott. Nennen wir ihn einfach mal den Oladipo der Woche. Olapido. Genau, ich muss mich hiermit nochmal entschuldigen. Ich habe manchen Hörern Ohrenkrebs verursacht letzte Woche, indem ich die ganze Zeit Victor Oladipos Namen falsch genannt habe. Deshalb nennen wir ihn den Olapido der Woche. Und folgerichtig ist auch besagter Victor Oladipo mein Stinker der Woche. Hat nämlich in 4 Spielen nur 34,8% aus dem Feld geworfen, hat ihn nicht daran gehindert, trotzdem schön fleißig Backsteine gen Korb zu werfen. Er hat nämlich 17,3 Mal geworfen pro Spiel und hat sich dabei noch 3,5 Turnover pro Spiel geleistet. Deshalb stinkt das für mich. Ich habe tatsächlich gar keinen Spieler, auch so ein bisschen aus Faulheit, weil ich nicht die Zeit hatte, mir noch einen Stinker der Woche rauszusuchen. Ich habe den Injury-Bug genommen, der im Moment zugeschlagen hat, weil es mir so auf den Keks gehen würde oder auch schon auf den Keks geht, dass Blake Griffin, vielleicht Anthony Davis, Dwayne Wade, Melo verletzt ist, Jimmy Butler und eventuell beim All-Star-Game auch alle nicht dabei sind. Vielleicht doch, vielleicht ja. Das stinkt. Ich will immer alle Stars sehen. Insofern ist es diese Woche für mich der Injury-Bug. Stinken tut auch, dass wir Paul George vielleicht gar nicht sehen dieses Jahr. Es hat mich echt so gefreut, die letzten Jahre ihm zuzuschauen. Aber und Larry hat ja gesagt, irgendwie, wenn wir in die Playoffs kommen, lass dann spielen. Das wird doof für ihn. Denn? Also nach so einer Verletzung, naja. Also ich würde mich natürlich als Fan freuen, ihn einfach nochmal zu sehen, weil es einfach echt ein cooler Spielertyp ist. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Naja. Spiel letzter Woche war Golden State gegen Atlanta. Es hat nicht enttäuscht. Ich würde, anders als wir sonst immer machen, einfach noch ein kurzes Recap machen. Für uns Deutsche gerade insbesondere oder besonders interessant. Dennis Schröder hat ein super Spiel abgeliefert, hat bis recht tief ins vierte Viertel auch noch auf dem Parkett gestanden. Und hat vor allem mit sehr durchdachten Aktionen bestochen, hat einmal, ich erinnere mich, identifiziert, dass David Lee ihn gedeckt hat, ist ganz gemächlich zurückgegangen, die paar Steps, du wusstest, jetzt kommt ISO, die frenetischen Fans in Atlanta, die Halle war, muss ich mal sagen, mal voll, siehst es leider nicht sehr häufig. Standen alle auf und er hat David Lee den Jumper ins Gesicht geworfen, hat danach so ein geiles, halb arrogantes Gesicht gemacht von wegen, Jungs, ich hab euch doch gesagt, ich kann werfen. Und das war einfach stark. Ich muss sagen, ich hab's richtig abgefeiert, lautstark. Ja, der hat schon Selbstbewusstsein bis unter die Decke mittlerweile, ne? Das sieht man schon. Ja, auch zu Recht. Ja, ja. Ich hab mich da so ein bisschen mal reingefuchst, detektivmäßig in so die Fanboards von Atlanta, hab mal geguckt, wie die ihn so sehen und ich muss sagen, klar ist das nochmal anders als hier. Wir sind natürlich sehr fokussiert auf Dennis Schröder. Es ist das beste oder zweitbeste Team der NBA diese Saison und da gibt es natürlich noch viele andere Spieler außer Dennis Schröder, auch viele Spieler, die nochmal mehr Impact haben auf das Spiel der Atlanta Hawks als er. Aber sie wissen schon, dass er einen Riesenschritt gemacht hat, verglichen mit seinem Rookie-Jahr, vor allem was so seine Composure, seine innere Ruhe betrifft. Er hat viel mehr Übersicht dieses Jahr und weiß, wann er scoren soll und wann er eher die Mitspieler in Szene setzt. Und das gefällt mir sehr gut. Und das ist wieder mal ein Beispiel, dass man sieht, dass es jungen Spielern sehr gut tut, in Teams zu spielen, die eine Gewinnermentalität entwickelt haben und die eben nicht tanken, sondern bei denen es um einiges geht. Und der Coach macht unheimlich viel aus. Ich glaube, es ist für seine Entwicklung absolut förderlich gewesen, unter Budenholzer aufzuwachsen, in Anführungsstrichen, der ihm auch, glaube ich, im ersten Jahr und den ersten Spielen dieser Saison ab und zu mal so einen Denkzettel verpasst hat, ganz genau. Jedes Mal, das haben wir so ein bisschen verfolgt, wenn er mal ein gutes Spiel gemacht hat, ein bisschen ausgeflippt ist, danach hat er ihn auch mal wieder sitzen lassen. Und so hat er dann irgendwann seinen Platz in der Rotation gefunden, als auch Jeff Teague verletzt war, seine Sache gut gemacht und dann kriegst du auch die Anerkennung des Trainerstabs und aus der Mannschaft und dann darfst du dir auch mal so einen ISO-Ball nehmen. Spiel dieser Woche ist keins, weil bis nächste Woche Donnerstag erstmal keine sind. Mein in Anführungsstrichen Spiel dieser Woche ist der Dreierwettbewerb. Das ist die Sache, auf die ich mich am meisten freue, ehrlich gesagt. Ich hätte auch diese Rising Stars Challenge sagen können, also das Rookie Sophomore Game sozusagen. Aber weil es einfach so stark gespickt ist und ich es auch die letzten Jahre oder generell immer sehr gerne gucke, freue ich mich da besonders drauf. Ich nehme das All-Star-Game, weil ich im letzten Jahr im Madison Square Garden nie so viele hochkarätige Spieler gesehen habe und so gut Basketball, auch wenn die ohne Defense spielen, wie am Sonntag. Setz mal die Knicks-Brille ab. Ist Carmelo Anthony zu Recht dabei? Oder ist das der Home-Bonus für All-Star-Game ist in New York? Und ja, mit Sicherheit. Aber ich habe es ja vorher gesagt, dass die Fans ihn mit reinfielen, dann finde ich es okay. Wenn er durch die Trainer gekommen wäre, fände ich es scheiße. Mhm. Weil dann musst du wirklich Winning-Teams belohnen. Dann hätte ich es kacke gefunden, wenn die Fans sagen, und er ist ja auch tatsächlich, beliebt, was Trikotverkäufe angeht und so, immer unter den Top 5 der Liga. Wenn ihr ihn dabei haben wollt, dann ist es okay. Ich freue mich natürlich, für ihn ist es ganz schön, ein einziger Lichtblick diese Saison. Aber wenn es über die Coaches gekommen wäre, hätte ich mich auch als Knicks-Fan tierisch aufgeregt, weil das wird anderen Spielern nicht gerecht. Ein weiterer Lichtblick war, als Quincy Acey Klay Thompsons Dunk geblockt hat. Ja, der hat den Ball aufgegessen. Ja, das war sehr stark, aber das gut. Gott, kommen das wir sind zu die den kleinen Dinge. Ja, klar. Vor allem kleinen Dinge, Shane Larkin. Ja. Dallas Mavericks sind diese Woche das adoptierte Team. Jo. 35 Siege, 19 Niederlagen. So ein bisschen so ein Auf und Ab. Durchwachsen, ja. Und genau das ist auch diese Woche passiert. Wir gehen wie immer erstmal die diesmal vier Spiele, die diese Woche absolviert worden sind, durch. Und anschließend werden wir ein bisschen generell über die Mavs sprechen, ob sie eine Chance haben, den Titel zu holen und wie der Ausblick ist der Franchise. Ich lasse dir natürlich bei deinem Team so ein bisschen heute den Vortritt. Fange aber einfach mal an mit dem Spiel gegen die Warriors. 114 zu 128 verloren. Ein Spieler maßgeblich dafür verantwortlich, das war Steph Curry mit 51 Punkten in dem Spiel. Klar, das kann mal passieren, besonders gegen Steph Curry. Ich glaube, 10 Dreier hat er getroffen von 19 Versuchen. Wenn er halt heiß läuft, wir haben da mal drüber gesprochen. 19 Dreier! Telefon-Game, dann ist Steph Curry nicht zu halten. Aber was mich tatsächlich gewundert hat in dem Spiel, als ich mir das auch in der Kondensversion nochmal angeguckt habe, 45 zu 25 gestartet ist Dallas. Ein 20-Punkte-Vorsprung im ersten Viertel rausgespielt und danach brutal jedes Viertel verloren. Das ist natürlich schwierig. Nur einer routinierten Mannschaft wie Dallas hätte ich im Grunde oder würde ich zutrauen, dass sie auch gegen ein starkes Warriors-Team einen 20-Punkte-Vorsprung und sei es auch nach dem ersten Viertel auswärts irgendwie, ja klar, aber irgendwie über die Zeit retten und nicht schlussendlich dann mit 14 auch noch unter die Räder kommen. Das ist, wenn du so willst, 39, wenn ich richtig gezählt habe, 39 Punkte Turnaround. Das ist schon für so eine erfahrene Mannschaft relativ viel, finde ich. Ich hasse alle Spiele, die die Mavs gegen die Warriors spielen. Und das hat den Grund oder den Ursprung in der Serie 2007. Deswegen hast du letzte Woche, genau. Letzte Woche hast du ja den Warriors den Dreck unter den Fingern nicht gegönnt. Und ich habe mich auch deshalb Ast gefreut, als Atlanta gewonnen hat. Ja. Und ich habe tatsächlich bisschen Zeit gehabt, weil ich krank war und diese Woche jetzt alle vier Spiele komplett gesehen, auch von Dallas, bis auf das Sacramento-Spiel, also drei komplett. Und ich mag das Sacramento-Spiel, Spiel gegen Golden State auch vor allem deshalb nicht, weil uns natürlich ein Verteidiger fehlt, der dominante Guards decken kann. Wenn Rondo nicht dabei ist, ja, hast du niemanden. Du hast Barea, Harris, Ellis, die kannst du alle nicht ansetzen auf so einen Spieler, und wenn du dann jemanden hast, der noch schnell heiß wird, dann gehen die Lichter aus. Was ein bisschen bedenklich ist, oder aber auch schon länger eine Story mit Dirk, ist, dass er Verteidiger, das hat eben bei Golden State angefangen, mit Matt Barnes damals und Steven Jackson, als Don Nelson angefangen hat, ihn mit so Small Forwards eher zu decken, die viel in seine Komfortzone dringen und viel mit den Armen auch arbeiten. Draymond Green hat einen hervorragenden Job gemacht gegen Dirk. Dirk nur 4 von 15, und du merkst richtig, wenn er sich nicht so wohl fühlt, seinen Schuss nicht da abgeben kann, wo er das normalerweise gewohnt ist. Und das sieht man dann auch recht schnell, dass er frustriert wird, auch wenn das nicht häufig ist. Aber in dem Fall war es so, und das war ein Grund, das fehlende Shotmaking, wieso die Mavs nicht gewinnen konnten. Zweites Spiel, Dallas gegen Sacramento, Sieg 101 zu 78. Da habe ich ehrlich gesagt nicht viel zu rausgeschrieben, weil trotz dass Dirk gefehlt hat, war Sacramento kein Gegner für Dallas. Die Kings 14% von der Dreierlinie geschossen. Es hat im Grunde ein Second Quarter 37 zu 20 Run gereicht, um das Spiel zu beenden. Danach waren die Fronten geklärt. Ich glaube, ja, also Sacramento ist einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge, beziehungsweise spielt nicht in den gleichen Sphären wie Dallas. Selbst wenn Dirk mal fehlt, hat Dallas durchaus die Möglichkeit, so einen Run hinzulegen und das über ihre Rollenspieler auszugleichen. Ja, das war wichtig, gerade weil es ein Back-to-Back war, auswärts jeweils in Kalifornien. Dass man da bewiesen hat, dass das so ein klassisches Bounce-Back-Game ist. Das erwartest du aber auch von einem Team, das mit vielen Veteranen gespickt ist, dass man da gut performt und das früh nach Hause fährt. Und das war dann auch der Fall. Ja, das dritte Spiel in der Woche, das war ein Knaller allerdings. Und das ist auch eher schon für mich so in der Woche vielleicht ein Gradmesser gewesen. Dallas gegen Portland 101 zu 111 in Overtime gewonnen für Dallas. Mir ist aufgefallen, ich fange vielleicht mal kurz an, sehr ausgeglichen. Drei Leute über 20 Punkte, natürlich gab es ein bisschen mehr Spielzeit, aber dennoch wurden die Bälle von Dallas ziemlich gut auf mehrere Schultern verteilt. Also drei Leute über 20 Punkte und vier Rebounds. Dirk mit dem Dagger habe ich mir aufgeschrieben, richtig geil. Und 27 Punkte aus Turnovern gemacht. Das ist für Dallas so ein schnelles Spiel, eigentlich relativ untypisch, finde ich. Ich finde, am stärksten sind sie im Positionsbasketball. Mhm. Aber das ist dann auch was, wo du flexibel bist. Wenn dir das, wenn sich das Team im Scouting Report wie Portland nicht darauf eingeschossen hat, dass du schnell nach vorne gehst, einfache 27 Punkte dir abzuholen, ist cool. Ja, wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Chandler Parsons und seine Rolle im Team sprechen. Das ist nämlich genau das, wofür sie ihn auch unter anderem geholt haben, dieser X-Faktor zu sein, offensiv, der für den wenig Plays gelaufen werden, der die Garbage Points sozusagen macht, weiß ich nicht, nach dem Turnover oder mal einen Durchstecker oder mal durch die Penetration. Insofern hat mich das natürlich gefreut und auch ein bisschen an die Serie, Playoff-Serie 2011 erinnert, wo die Mavs beim Title Run sich durchsetzen konnten. LaMarcus Aldridge spielt immer sehr gut gegen Dallas, hat er auch wieder in diesem Spiel bewiesen. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass die Mavs dann noch einen guten Run hinlegen konnten und sich in die Overtime retten konnten. Hervorheben würde ich vielleicht, dass Devin Harris wirklich eine ganz gute Saison spielt, als Shooting Guard eigentlich und als sechster Mann von der Bank. Da hat er sich sehr gut arrangiert mit und ist sogar auch der einzige Lichtblick auf 82 Spiele hingesehen. Klar, ist mal hier und da. Wir werden gleich darüber sprechen, dass Charlie Villanueva-Spiel, aber so wirklich beständig ist eigentlich von der Bank kommt diese Saison nur Devin Harris. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, wir hatten das vor ein oder zwei Folgen mal angesprochen, Dallas hat genau das richtig gemacht, womit du Portland schwächen kannst. Wenn du nur Lillard und Aldridge nimmst oder die ihre Punkte machen lässt über 20, dafür aber sorgst, dass wie in dem Spiel Nicolas Batum nur 2 Punkte macht oder die Rollenspieler von Portland nicht so zum Zuge kommen, dann hast du durchaus eine Chance, denke ich, vielleicht auch im Ausblick eine Serie gegen Portland gewinnen zu können. Viertes Spiel, Dallas gegen die Clippers. Für mich kein Gradmesser. Tyson und Monta Ellis total früh raus. Der eine nach einer Minute, der andere nach 3 Minuten schon vom Feld gegangen. Charlie V, da reden wir gleich nochmal drüber. Geil. DeAndre Jordan wäre vielleicht zu nennen auf Clippers Seite mit 22 Punkten und 27 Rebounds. Aber wie gesagt, bei den Clippers hat Blake Griffin gefehlt. Bei Dallas hat im Grunde Tyson Chandler und Monta Ellis gefehlt. Insofern für einen Ausblick für mich kein Gradmesser, ehrlich gesagt. Ja, aber trotzdem scheiße. So ein wichtiges Spiel, gerade gegen den direkten Konkurrenten in den Standings, gerade ja, das zu verlieren, da habe ich mich recht geärgert. Gerade weil es zu Hause war, du hast Chris Paul absolut nicht in den Griff bekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass dann noch Ellis sogar nach 3 Minuten rausgefallen ist. Aber ich weiß nicht, um direkt mal in die generelle Diskussion einzusteigen, du hast da gesehen, was der schlechteste Albtraum eines Mavericks-Fan ist, nämlich dass Tyson Chandler auf dem Spielfeld steht. Du hast es schon sehr, sehr häufig erwähnt, mir gegenüber, und ich bin mir natürlich bewusst, dass es der MVP einfach ganz klar des Teams ist. Mit ihm stehen und fallen alle Aspirationen, auch überhaupt nur eine Serie zu gewinnen dieses Jahr. Ich bin da ein bisschen skeptisch, was mehrere Charlie Serien kann betrifft. Nicht deine Option sein. Ja, also wir brauchen gar nicht darüber reden. Ich habe mir nur ein paar Rankings für Tyson Chandler rausgesucht. Er ist 15. in der Liga in PER, 12. im Defensivrating, 10. in diesem recht neuen Wert VORP, also Value Over Replacement, wie viel besser er ist gegenüber einem durchschnittlichen NBA-Spieler auf seiner Position. Er ist 6. in der Liga in der Total Rebounding Percentage mit 21,2 aller möglichen Abpraller, die er sich holt, wenn er auf dem Feld ist, inklusive Offensiv-Rebounds. Das ist elitär und das fehlt dann natürlich enorm. Vielleicht kann man sogar einen Case machen, dass Tyson Chandler mit der meist übersehenste Spieler in der Liga ist, wenn es um solche Auszeichnungen oder um Superstar-Rollen geht oder wie auch immer. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, als er bei uns Defensive Player of the Year geworden ist und 2011, als ich euren Title Run abgefeiert habe, wie wichtig er ist und dass er genau dieser Spieler im Schatten von einem Dirk ist oder bei uns da im Schatten von einem Melo, der genau den Unterschied macht. Es sind nicht die 30 Punkte vorne machen, es sind die, die hinten 30 Punkte des Gegners verhindern. Ja, und ich meine, dieses Jahr ist er wirklich ist auch Dirk, ehrlich gesagt, nur der drittwichtigste Spieler. Du hast ihn, du hast natürlich ihn als Konstante der Spielphilosophie, der Kultur. Er macht sehr, sehr viel für das Offensivspiel, allein aufgrund der Gefahr, die er ausstrahlt. Aber offensiv ist Monta Ellis mit seinen Drives definitiv der wichtigste Spieler und defensiv kommt wirklich erstmal absolut gar nichts nach Tyson Chandler. Und gerade in den großen Positionen, jetzt wo Dirk älter wird und war ja noch nie wirklich als Defensivmonster bekannt, ist er absolut der wichtigste Spieler und denk unersetzlich. Insofern werde ich gespannt darauf gucken, was sich tut an der Buyout-Front oder ob Jermaine O'Neal, den man ja auch immer recht häufig hört in den Diskussionen, fit wird, um dann gesigned zu werden von einem Team. Da wurde auch gemunkelt, dass Dallas mit der Frontrunner wäre. Insofern ja, bin ich mal gespannt. Viele wollen jetzt so ein bisschen, gerade die Journalisten aus Dallas und aus der texanischen, aus dem texanischen Bereich, wollen so ein bisschen Aminu als Poor Man's Matrix jetzt hochloben. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Wenn man sich mal eine ganze Saison anschaut, ist er sicherlich eine Option auf der Small Ball 4, aber da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Ja, ja, genau. Gerade wenn man jetzt irgendwie über 20 Minuten spielen sollte. Ich meine, die letzten Spiele hat er sehr gut gespielt. 8 Punkte, 2 Steals, 2 Blocks im Schnitt. Das liest sich sehr ansehnlich. Aber wenn du lange Smallball spielst, merkst du, dass sich das auch am Scoreboard dann zeigt. Ich würde dir gerne zwei Fragen stellen als Dallas-Fan, beziehungsweise drei, wo es ausschließlich um Kohle geht für Spieler im Sommer. Ja. Gibt's Max für Rondo? Gibt's Max für Monta? Und wie viel bekommt Tyson? Ich glaube, das sind ganz entscheidende Fragen, wenn es um Vertragsverlängerungen geht, die Dallas zu beantworten hat ab Juni diesen Jahres. Vielleicht mal ganz kurz meine Einschätzung als Nicht-Dallas-Fan, der da vielleicht ein bisschen neutraler drauf guckt. Ich sage, wenn Rondo Max will, dann würde ich Rondo ziehen lassen. Das würde ich Rondo nicht bezahlen. Bei Monta Ellis sieht es schon anders aus, ehrlich gesagt. Max heißt bei Monta Ellis vielleicht sowas um 14, 15 Millionen rum. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das wert ist, beziehungsweise das, was er in dieser Saison geleistet hat, spricht dafür. Tyson Chandler verdient jetzt, glaube ich, 10 oder 11. 15. 14. Ich glaube, man wäre gut beraten, wenn er auch noch 2, 3 richtig gute Jahre vor sich hat, dass es vielleicht so bei 8 einpendeln könnte, weil ein bisschen Flexibilität braucht Dallas und ich glaube, einen Tod in Anführungsstrichen dieser drei Spieler wirst du sterben müssen, wenn alle richtig Geld verlangen. Ja, Monta Ellis für euch hat eine Spieleroption über 8,7 Millionen im nächsten Jahr und wir gehen eigentlich beide davon aus, dass er die nicht ziehen wird, weil er seinen Wert natürlich gesteigert hat. Ich bin da bei dir, es wäre natürlich echt doof, wenn du recht viel abgibst für den Rondo-Trade, verhältnismäßig und dann nur eine halbe Saison von ihm bekommst. Ich finde, er ist ziemlich unberechenbar. Ich weiß nicht, ob er schon Signale gibt, dass er gerne da bleiben möchte oder nicht. Ich glaube, er belässt das auch gern so ein bisschen im Dunkeln. Aber bei Monta Ellis würde ich eher weitergehen, weil er in die Kultur passt. Er hat gezeigt, dass er erwachsen geworden ist, sozusagen als Spieler. Und dass er in so einem Spielsystem, das Rick Carlisle gerne aufziehen möchte, ein fundamental wichtiger Bestandteil sein kann. Insofern würde ich da auch durchaus mitgehen. Ist immer so ein bisschen die Frage, wie lang die Verträge dauern, weil das kann dir natürlich, sage ich mal, im vierten oder fünften Jahr des Vertrags dann total das Genick brechen finanziell. Wenn es sowas ist wie 3 Jahre, 50 Millionen, dann machst du das. Bei Tyson Chandler fällt sich natürlich ein bisschen anders mit seiner Verletzungshistorie. Ist jetzt 32 schon, aber so zwei Jahre 15. Ja, ich würde ihm auch 2 Jahre 20 geben. Wäre sogar in Ordnung. Also bei Rondo ist, glaube ich, die Frage, seinen richtigen Wert wird er erst in den Playoffs zeigen und ich glaube auch erst dann wird Dallas entscheiden, ob es mit ihm weitergeht oder nicht. Wer weiß, ob da ein Scheck aus L.A. für 20 Millionen kommt. Du hast ein Front Office, der immer auch nach links und rechts guckst in Dallas. Du hast nur 44 Millionen. Wenn jetzt sogar Monta Ellis aus dem Vertrag steigt, hast du 35 Millionen nur nächstes Jahr an Gehältern. Da kannst du auch gucken, wie die Vertragsverhandlungen laufen. Ansonsten schaust du dich halt noch um. Im Hinblick auf die Zeit würde ich jetzt vielleicht noch 2 Punkte rausnehmen. Einer ist, dass die Bank halt unglaublich dünn ist, ne? Wenn du nur Harris hast, als ersten Mann von der Bank, Aminu, dann Barrera und dann in loser Reihenfolge Richard Jefferson, Josh Powell und Greg Smith, Charlie Villanueva. Raymond Felton. Gut, der kommt dann in Street Clothes irgendwo. Der hat letztens ein paar Minuten gespielt. Ich habe es mit einem weinenden Auge gesehen. Ja. Ja, ich finde es ein bisschen schade. Mal schauen, was aus Dwight Powell wird. Aber als Second Rounder ist er jetzt auch nicht unbedingt das große Juwel. Ich würde mich freuen, wenn sich da noch ein bisschen was tut. Ähnlich wie bei den Clippers haben wir keine Assets, die wir weggeben können. Insofern wird da per Trade wahrscheinlich nicht so viel kommen. Sonst hätte ich super gern Brandon Bass mal wieder in der Dallas-Uniform gesehen. Das wäre eine super Lösung, aber den wird Boston nicht gehen lassen, ohne ein bisschen was zurückzubekommen. Ist kein Buyout-Kandidat meiner Ansicht nach. Naja, vielleicht ein Lob immer noch an den heimlich, ich habe da jetzt meine Brille an, besten Coach der Liga, Rick Carlisle. Er hat auf jeden Fall einen Case, dass er zu den Besten gehört. Absolut. Und sich auch vor Leuten wie Greg Popovich nicht verstecken muss. Super wenig Turnover, die drittwenigsten in der Liga, unheimlich effizientes Team, zu Beginn der Saison on Pace Rekorde zu brechen, offensiv. Ja. Und das hat viel damit zu tun, wie sie taktisch eingestellt sind. Da bin ich sehr froh, dass da auch seit Jahren Kontinuität herrscht und auch nie irgendwie Unruhe in den Verein kommt. Da sind wir sehr, sehr gut bedient, den auch weiter zu halten, und die machen einen Riesenjob. Nicht zuletzt die Verwandlung des Monte Ellis ist ein Meisterstück, was aus der Feder von Rick Carlisle kommt, denke ich. Genau. Das war's, meiner Ansicht nach. Ja, ich habe noch... Dallas Mavericks. Genau, ja, genau. Für die Dallas Mavericks wäre es das auch von mir gewesen. Wir verabschieden uns oder am Ende wieder mal mit der Kolumne Things That Made Us Laugh. Smile. Genau, ja. Made Us Smile. Ich habe eine E-Mail von James Dolan, die er einem Fan geschrieben hat. Ja, ich weiß. Irgendwie, selbst wenn Phil Jackson da ist und James Dolan gesagt hat, der Owner der Knicks, ich werde mich nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern, weil ich damit schon so viel kaputt gemacht habe und ich habe ja gar keine Ahnung vom Basketball, hat er jetzt einem Fan, der die Knicks seit 60 Jahren unterstützt und dann mal sich rausgenommen hat, besoffen. Per E-Mail zu kritisieren, ja, irgendwie gesagt, du machst deine Familie damit unglücklich und bla. Es hat mich eigentlich nicht zum Lachen, sondern eher zum Weinen gebracht, aber da James Dolan so eine Witzfigur ist, irgendwie doch. Ich habe auch noch ein paar. Ich fange mal an mit Kevin Durant. Ich liebe es, wenn Superstars sich nicht nur total Respekt zollen und sich lieb haben, sondern ich mag es, wenn Superstars ein bisschen Beef haben. Jo. Und weil ich auch Chris Paul nicht unbedingt so mag, habe ich es absolut abgefeiert, dass er, es gibt da so ein GIF, Chris Paul trifft einen Jumper, als die Clippers zerstört worden sind von Oklahoma City, dreht sich um, guckt zur Bank und Kevin Durant steht auf und sagt, "Look at the scoreboard, homie." Und sie waren mit 20 You're down vor. 20. Genau. Und das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal besprechen. Ich glaube, Chris Paul ist einer der unbeliebtesten Spieler der Liga tatsächlich. Ja, das mögen viele nicht wissen. Wurde auch angemerkt, dass wir nochmal seine Kommentare zu dem weiblichen Referee mal besprechen sollten. Dann merken wir uns das vor für nächste Woche, mal ein bisschen über Chris Paul zu reden. Und die Clippers generell sind nicht so geliebt in der Liga. Über das Zweite habe ich schon ein bisschen gesprochen eben. Ich liebe es, wenn Dennis Schröder ISO-Plays macht und mit seiner Schnelligkeit wirklich blitzschnell an den großen, behäbigen Behemoths vorbeizieht. Und das Dritte ist, und das muss ich sagen, mache ich sogar auch mit ein paar Kumpeln beim Handball, habe ich eingeführt, Pre-Game Handshakes. Ich liebe es, Mann. Ich könnte mir das stundenlang reinziehen, wie die Leute sich irgendwelche Sachen ausdenken und mache ich ganz gern. Ich glaube, da kommt so immer noch ein bisschen das Kind in mir durch. Die letzte, das ist eine gute Überleitung, als hätten wir es geplant. Das, was mich zum Lachen noch gebracht hat und wo das Kind in mir durchkommt, ist eine Frage, die wir von einem User gekriegt haben nach Basketballkarten, ob es die denn überhaupt noch gibt. Das hat mich total gefreut, weil ich früher, wie einige von euch bestimmt auch, leidenschaftlich gesammelt habe. Die Frage ist nicht vergessen, ich werde mich da in den nächsten Tagen und Wochen mal schlau machen, mal gucken, was der Markt da noch so hergibt, ob es diese ganzen Upper Deck-Geschichten immer noch gibt und dann mal ausführlich berichten. Ein kleiner Hinweis von mir vielleicht noch, auf unserer Webseite www.fromdowntown.de habe ich eine kleine Reihe angefangen, über Sneaker zu schreiben, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich habe meine Favorite Jordan Kicks mal so ein bisschen beschrieben, warum ich die cool finde, was so die Geschichte der Schuhe ist. Das findet ihr in der Real Talk Section. 30 Sekunden nochmal von mir, bevor wir raus sind. Ja. Das ist ehrlich gesagt so eine Sache, ich habe mir das durchgelesen, das ist echt sehr cool. Lest es euch durch, weshalb ich mich super freue, dass wir dieses Projekt haben und es zu zweit machen. Viele Sachen sind so von Leuten, die das alleine durchziehen, und ich glaube, das ist gerade ein Punkt, weil ich nicht so ein Sneaker-Nerd bin. Mir ist das ein bisschen fremd. Insofern freue ich mich einfach auch zu sehen, wie wir unterschiedliche Aspekte irgendwie beleuchten, wie wir unterschiedliche Sichtweisen auf die Sache haben. Das ist wirklich gewinnbringend und irgendwie schön zu sehen, dass da die ganze Palette sozusagen dann betrachtet wird. Und ein Grund mehr, mal auf unserer Homepage vorbeizuschauen und sich anzugucken, was wir so schreiben und fabrizieren. Cool, dann entlassen wir euch in den Karneval. Jedenfalls wir werden das tun für die nächsten Tage. Und wir hören uns dann wahrscheinlich krank, verkatert und mit heiserer Stimme am nächsten Mittwoch wieder. From downtown. Hello.